jetzt so weit und ich kann nicht mehr länger bei euch bleiben. In eurem Käfig länger weiter leiden. Schau jetzt ab und fahrt euch nicht mehr zur Last. Ich schau ab, auch wenn es euch nicht passt. Auf der Straße gibt's viel zu leben. Ich scheiß auf eure langen Reden. Setz mich jetzt einfach zu mir. Brauch euch schon lange nicht mehr. Spazieren gehen und Kaffee saufen. Hinter jeder Marke laufen. Feucht muss man doch nur kriechen. Mann, ich kann euch nicht mehr richtig. Hau ab und fahrt euch nicht mehr zur Last. Ich hau ab, auch wenn es euch nicht passt. Auf der Straße gibt's viel zu leben. Ich scheiß auf eure langen Reden. Setz mich jetzt einfach zu mir. Brauch euch schon lange nicht mehr. Schikanen kriege ich auch woanders her. Und bei euch im Sofa Tranen. Mir zu wenig, ich will mehr. Schau ab und fahr euch nicht mehr zur Last. Ich schau ab, auch wenn es euch nicht passt. Auf der Straße gibt's viel zu leben. Scheiß auf.